Denn heute daher und Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir werden weiter marschieren, wenn alles sich Herren fällt. Denn heute daher und Deutschland und morgen die ganze Welt. Und Deutschland und morgen die ganze Welt.